Zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung schickten der König Norodom Sihamoni und die Großkönigin Norodom Moninet Sihanouk des Königreichs Kambodscha am 1. April an die Botschaft der DVK in Kambodscha die großen Blumenkörbe. Im Auftrag des Königs und der Großkönigin legte die Delegation des Ministeriums für Königsschloss der Regierung des Königreichs Kambodscha unter Leitung von Kong Samol, dem Vorsitzenden des kambodschanischen Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und stellvertretenden Ministerpräsidenten für Königsschloss an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe nieder und verbeugte sich davor. Der Delegationsleiter übermittelte dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVRK die herzlichen Grüße von König und Großkönigin des Königreichs Kambodscha an Genossen Kim Jong-un zum Tag der Sonne.